Jetzt geht's weiter mit unserem letzten und most special guest, because I think he's the best producer of us all. Und macht zum Lärm für Manta! At this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? Herzlich willkommen, Dani. Wie geht's dir? Vielen Dank für die Einladung. Na, sehr gerne. Ich muss mich gerade korrigieren, weil ich kann nicht sagen, dass ein Guest more special ist denn die anderen. Sind alle special. Alle, die heute da waren, waren special auf ihre eigene Art und Weise. Aber ich finde, du bist von uns dreien, die hier noch aufgelegt haben, mit Abstand der Oberprofi, was das Produzieren angeht. Und dafür respektiere ich dich so sehr. Ja, danke, sehr gerne. Danke. Ich finde, weil ich selber jetzt schon seit 2 Jahren intensiv versuche, das Produzieren zu lernen. Und immer, wenn ich deine Tunes höre und oh mein Gott, congrats, du hast eine EP released auf Eat Brain im März. Herzlichen Glückwunsch, ich habe alle Tracks gehört, sie sind wunderbar. Dank. Jetzt musst du mir aber dein Geheimnis erzählen. Oder wie lange legst du schon auf und was war der beste Tipp, den du Leuten weitergeben kannst, falls hier auch jemand zuhört, die jede elektronische Musik produziert? Ich glaube, es ist super Standard. Ich glaube, es sollte alles aus Spaß und der Freude entstehen. Also du zwingst dich aber schon manchmal, dich hinzusetzen und zu schrauben. Ja, natürlich. Es ist schon, muss sich schon zwingen, auch ein bisschen. Ja. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man sitzt, macht Spaß. Ja. Ich finde, das ist das Wichtigste. Schön. Voll. Also immer Spaß dran haben, auch wenn es Tage gibt, wo es gerade nicht so gut hinhaut. Absolut. Vielleicht kurz wegsetzen und dann wieder probieren, oder? Voll. Meinst du auch? Es gibt immer so Tage in allen Tätigkeiten. Ja, ja. Ich finde, dass deine Tracks in der EP super mega waren. Magst du mir sagen, ob wir die heute auch erwarten können und wann, damit ich genau in diesem Zeitpunkt im Studio bin, falls ich aufs Klo muss? Ich habe vergessen, wann. Aber okay. Sie kommen also vor. Also muss ich bleibe hier stehen. Ich bleibe gern hier stehen. Alle Sets bisher waren amazing und ich finde, der Dani wird das jetzt die Hütte auseinanderreißen mit dem letzten Set des Abends. Ja, ich versuche es, aber ich muss sagen, Es wurde schon viel gerissen, viel gut vorgelegt. Ja, also, ich bin nass. Ich habe schon ein bisschen Angst gerade. Ja, schauen wir mal, was noch geht. Ich habe noch voll Energie und ich sehe die Gesichter von allen, die hier stehen. Die Energie ist noch da, oder? Ein letztes Set! Let's go. Ich muss aufhören, diese blöden Schimpfwörter zu sagen. Sorry, Heinz, du musst mich da noch ein bisschen besser trainieren. Jetzt ist Manta in the Mix, die nächsten 55 Minuten. Manta-Time! Hallo, lass uns bitte jetzt rein! Hallo! FM4. La Boom Deluxe. Frequency House Party. Ihr hört jetzt La Boom Deluxe und Manta in the Mix. Yeah.

Frequency, du bist voll schön. FM4, Frequency, House Party. This is an ode to Skyrim's truest sons and daughters, the Storm Crows. We'll be right back. gonna tell you how this works, y'all. Cause this can either go one of two fucking ways. Either you move or it's about to get ill. Because nobody's really immune to my plan. But there's a little something I can do for your man. Let's fire right here before the nukes coming in. Hey! Once you're in, it's like a pilgrimage. We'll keep you going. Hey. just smiled and you're... Lieblingssong von ihm. Let's go. Thank you. I need someone to trace that call. But that's impossible. Not for me, it isn't. Someone to trace that call. Please don't stop playing, please. That last selection was quite beautiful. May I inquire the name of it? FM4, La Boom Deluxe. FM4, Frequency House Party. Oh my God, fire my phone. Wow, wow, wow, machst ein bisschen Lärm für Malta. Oh, das Studio hat sich so gefühlt für diesen letzten Abriss. Wie hat's dir gefallen? Du schaust verschwitzt aus. Steppert. Ja. Wir haben Fieberthermometer. Ja, es ist wirklich, es wird mit jedem Set wurde es hier heißer, aber es sind alle trotzdem da, alle grinsen, als wäre es, keine Ahnung, Minusgrade. Ich weiß nicht, wie ihr es schafft. Danke, dass ihr alle hier wart. Danke, Manta, für dieses großartige Set. Danke, Sema, für die Einladung. Danke. Darf ich den Spieß mal kurz umdrehen? Macht's mal Lärm für die Sema, bitte! Vielen Dank. Oh, mein Gesicht tut schon so weh vom ganzen Grinsen heute. Ich gefühlt, das muss ich jetzt schon noch sagen, gefühlt die letzten 20 Minuten waren nur deine Tracks. Und? Es war viel dabei, Kate. Ja. Kate. Shoutout an Kate. Er ist auch hier. Mega Track auch gespielt. Ihr findet dann, wie gesagt, alle Tracks in der Tracklist auf FM4 Dance. Jawohl. Und tolles Set. Ich freue mich aufs Frequency. Da wirst du auch es closen, abreißen, genauso wie hier Voll. Diese Studio-Party. Vielleicht ein bisschen härter als heute. Dann. Also ich fand heute diese perfekte Mischung zwischen hart, aber auch nicht zu hart und dieses Melodische und deine Tracks. Ich bin ein Riesenfan, wie gesagt. Ja, das ist das Problem, wenn man nicht nur einen Euro macht. Gell? Ja, gell? Man muss irgendwie alles unterbringen. Nein, es war super harmonisch, super ausgeglichen. Ich hoffe, jeder, der es gehört hat, wo auch immer ihr gerade zuhört, euch hat es auch gefallen. Es haben sogar die Nachbarn gehört und die Security war da und hat uns mit der Polizei gedroht. Also wenn das nicht deine Medaille wert ist. Lass sie kommen, die Kiberer. Vielleicht haben sie auch Bock auf eine Studioparty. Also ich meine, wenn die kommen werden, die hätten sich, also die haben hier noch gratis Bier überall. Also. Ja, bitte, damit kriegen wir sie. Ja, talking about Frequency, deshalb waren wir auch alle hier. Nochmal als Abschluss, danke, dass ihr alle hier wart. Das war die offizielle Studio-Party, Frequency Pre-Party, bei La Boom Deluxe. So, jetzt habe ich es raus. Da du ja am Frequency auch bei meinem Stage-Takeover am 13. August dabei sein wirst, wollte ich dich fragen, talking about Frequency, was ist deine schönste Erinnerung an dieses wundervolle Festival? Ja, schönste ist gut, weil... Ich weiß nicht, ob es lustig ist. Für mich war es lustig, aber es war mein erstes Mal Stage-Diven. Hör oder auf! Wie heißt das, wenn man oben reitet? Ja, Stage-Diven, ja? Ja, hör geil. Auf, aber das hast du gemacht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es wird auch bei dem bleiben. Wie zu warst du von 1 bis 10? Das hat man das vorher sagt, das auch sagt schon. Jeder 7. Das ist immer ja, das, ja, 7 ist auch so. Nicht 7 zu ist immer schlimm. So, ja, es ja, geht. Ja. Jeder respektiert noch 7. 8. 8? Du warst schon auf 7,5. Vielleicht war Alkohol im Spiel, sage ja, ich so. Ja, aber hast du dir nicht wehgetan und es absolut hat alles gepasst? Nicht. Wir sind nach vorne geritten bis zur Stage, gespielt hat Little Big. Wow. Vielleicht kennt die jemand. Ja, wow. Große Band. Du bist von hinten nach vorne geritten, absolut, nicht von es vorne war, nach es hinten. Absolut, war eine Magic absolut. Experience. Also, die Securities haben uns gefangen. Das war schön. Super. Danke. Ich hoffe, jeder, der sich mal erträumt hat, einmal Stage zu diven, ja, so wie ich. Und ich traue mich einfach nicht. Aber wenn ich von hinten bis nach vorne komme, ich sollte es probieren. Ja, oh mein Gott, vielleicht sollten wir am Frequency jeder einmal Stage diven. Du auf jeden ich mache eine Fall. Umfrage online. Ich mache eine wir Umfrage online und frage, ob mich jeder hält. Ja, wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, wäre das einzige Richtige zu tun, noch einmal back to back to back to back gehen. Also Euphoria, back to back Scape, back to back Inaya, back to back Manta. Ein letztes Mal. Einfach nur, um die Hütte richtig niederzureißen. Vielleicht kommt die Kibara doch. Let's fucking go. House Party. Aber wie lustig wäre es, wenn die Kibara echt We're going to do a little song, especially for you nightclub people. You are nightclub people, aren't you? All right. Yo, FM4, La Boom Deluxe. make it pump. Thank you. FM4. La Boom Deluxe. House Party! Schnappen. Wow. Genau so, also nur kurz zur Erklärung, Manta, das war ein Tune von dir, oder? Der letzte und Tune. Und vom Screamart. Ein Tune von dir und Screamart, unreleased, das haben wir gerade auf die Ohren bekommen. Es war arg, die Stimmung für den letzten Track war gerade wunderbar. Danke Leute für diesen letzten schönen Abriss. Wir waren hier bei der FM4 Frequency Official Pre-Party bei mit La Boom Deluxe im FM4 Studio am Kühlgeberg. Und die Polizei ist nicht gekommen. Ah, ich war schon so bereit, dass die Kieberer kurz vorbeischaut und fragt, was macht's denn hier? Und dann würde ich denen erklären, was am Frequency passiert am 13. August. Und ich hoffe, es sind so viele wie möglich dabei, die heute zugehört haben. Viele Gesichter hier, die ich noch nicht kannte und bekannte Gesichter, die ich kannte. Ich hoffe, wir sehen uns alle am Frequency. Danke an das ganze FM4-Team und an das ganze Frequency-Team, dass ihr das auf die Beine gestellt habt. Es waren so viele Free-Goodies dabei, Bierpong, alles war perfekt. Dieser Abend war von vorne bis hinten super. Und ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, oh mein Gott, Leute, ich muss noch Luft schnappen. Ihr könnt die letzten 4 Stunden dieses Freitag, wunderschönen Abends, noch auf FM4 Dance nachhören für die nächsten 30 Tage, inklusive Setlist von allen Tracks, auch die Unreleased Tracks. Ihr wisst zwar dann den Interpreten und den Titel, aber nicht, wo ihr ihn findet. Also viel Spaß damit. Und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen, sicheren Abend, seid ihr auf den Straßen oder wo auch immer. Alles Liebe, ich bin Euphoria, das war FM4 La Boom Deluxe. Und hier nochmal einen großen Applaus für meine Gäste Manta, Scape und Inaya. Egal, das Taxi muss das auch sein.